Der nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 8 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Nicht alles auf einmal? Eitles Arschloch. Folge 8. 4. bis 21. Juni 1929. Eitles Arschloch. Wenn aus Polizisten Verbrecher werden, dann können auch Verbrecher Polizisten überführen. Oh, man muss dann einfach die Methoden wechseln. Ja, mit dem Zeug halte ich durch. Wie konnten Sie das tun? Mäßigen Sie sich, Rat. Das kann ja gut sein, dass das für Ihren Fall nicht optimal gelaufen ist. Aber es gibt auch so etwas wie einen Polizeialltag mit seinen Eigenheiten. Wovon reden Sie? Bruno Wolter ist persönlich zu mir gekommen und hat mich gebeten, Selensky aus der U-Haft zu entlassen, direkt nach der Razzia. Mit welcher Begründung? Er hat ihn mir als einen unserer Informanten dargestellt. Das kommt öfter vor. Und fall ihn ebenso? Richtig. Dann beantrage ich umgehend eine Observierung der Person. Sollen Sie kriegen. Ich informiere Böhm. Herr Gennard, auf ein Wort. Herr Rath, wenn Sie sich über den heutigen Auftrag beschweren wollen, das will ich nicht. Strafe muss sein. Ich kann Herrn Böhm verstehen. Bitte fahren Sie also umgehend zum Einsatzort. Mache ich. Ich habe nur eine Frage. Hat Bruno Wolter früher für die Mordkommission gearbeitet? Hat er. Und? Aber? Er war einer der besten Schützen der Berliner Polizei. Manchmal reichte ihm ein Schuss und die Sache war erledigt. Zack, tot. Nein. Wolter war so gut, er hat immer nur kampfunfähig geschossen. Deshalb war es ja so tragisch, als es den jungen Thies im Schießstand erwischt hat. Was ist passiert? Das konnte nie geklärt werden. Thies und Wolter waren im Schießstand. Thies hat Wartungsarbeiten ausgeführt. Ein Trupp junger Schupos übte mit Karabinern und plötzlich lag Thies hinter den Zielscheiben. Und Wolter? Hat um Versetzung ins Sittendezernat gebeten. Da wird am wenigsten geschossen. Davon hat er mir nie erzählt. Erzählen Sie allen alles? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, auf Sie wartet eine Observierung. Natürlich. Du alter Kuchenfresser, wann warst du das letzte Mal bei einem Einsatzort? Ist dieser Fall Ihnen gefährlich? Wir glauben, er hat mit einem Komplizen 2 Männer gefoltert und umgebracht. Insofern kein Kind von Traurigkeit. Und der Komplize? Auch umgebracht. Von Fallin? Von einem Racheengel mit Föhn. Aha. Und was haben Sie verbrochen, dass Sie hier sitzen müssen? Und Sie, Herr Gräf? Haben Sie gerne ein Stückchen Kuchen geklaut? Als Kriminalassistent kriegt man eben die Drecksarbeit. Ja, als Kommissar auch. Waren Sie ungezogen? Fragen Sie Gernhard. Böhm hält Sie für jemanden, der den Chefs in den Arsch kriecht. Sie reden ziemlich offen. Keine Angst um die Karriere. Oh, sind Sie jemand, der ständig an die Karriere denkt? Erzählen Sie allen alles. Ich habe die Observierung beantragt, aber dass ich hier selber lande, ist natürlich eine Farce. Wer redet noch schlecht über mich? Charlotte Ritter? Charlie. Ich glaube, die kennt sie überhaupt nicht. Ich gehe mal Zigaretten holen. Und wenn Fallin jetzt kommt? Dann sind sie eben besonders wachsam. Deshalb macht man ja Observierung zu zweit. Du Made. Also, klar werden. Thies kommt direkt nach der Ausbildung in die Abteilung von Wolter. Nach ein paar Monaten ist er tot. Die machen Zielschießen auf ihn und stellen es als Unfall dar. Wolter lässt sich versetzen, mimt den Zerknirschten. Aber er macht von der neuen Abteilung aus weiter. Mit was auch immer. Deshalb wird Jänicke auch von der politischen Polizei auf ihn angesetzt. Wieder ein Frischling. Wieder tot. Wolter, Behnke, Wilczek, Segers, Röllecke. Röllecke. Drei Päckchen Overstolz. Der Hut. Da draußen. draußen. Auf der Frau? Hallo? Das kann doch nicht. Auf der Hut. Hallo? Blauer Hut. So, 1,50. Das kann doch Feuer nicht. Feuer dazu. Ich komme gleich wieder. Das hat Schäffner gesagt. Die mit dem blauen Hut? Blauer Hut, blaues Blut. Die Gräfin. Wo ist sie? Da vorne. Sie dreht sich um. Langsam gehen. Nicht in ihre Richtung schauen. Schau in das Schaufenster, wie zufällig. 21, 22. Weiter. 27, weiter. Verdammt. Das war sie. Sie will zum Luisenufer. Wo ist Gräf? Wo ist er? Er ist weg. Fallin hat ihn rausgelockt. Gräf? Gräfin. Gräf! Was ist passiert? Fallin. Er ist in den Treppenschacht gestürzt. Haben Sie den Krankenwagen gerufen? Das macht die Frau. Welche Frau? Eine Zeugin, eine Bekannte von Fallin. Sie waren kaum los, da kam er. Dann ist die Frau ins Haus. Sie rannte zur Tür, damit die nicht ins Schloss fiel. Ich bin dann auch raus. Mann, Sie sollten doch im Wagen bleiben. Ich musste sehen, was die Frau macht. Und? Sie ist unten im Flur stehen geblieben, hat Fallins Namen gerufen. Der kam dann plötzlich durch den Treppenschacht gefallen. Und dann? Die Frau hat gesagt, ich soll bei ihm bleiben. Sie holt Hilfe. Trug die einen blauen Hut? Ja, haben Sie sie gesehen? Die kommt nicht wieder. Und Hilfe hat sie auch nicht geholt. Sie hat Fallin umgebracht. Aber sie stand unten, als er runtergestürzt ist. Sie hat nur seinen Namen gerufen. Und ihn damit ans Geländer gelockt. Hier, das Stück, das mit runtergekommen ist. Angesägt. Der Racheengel hat wieder zugeschlagen. Stunden ohne Schlaf, da muss der Dienstausweis mal wieder ran. Schön klein. Wie Puderzucker. Schauen Sie nicht so streng, Herr von Siemens. Ist alles zum Wohl des Freistaates Preußen und der Wachheit seiner Diener. Division Röllecke. Komm, ich stell die Anlagekameraden. Rechts, schwenkt. Und das hier Marsch. Ist Sturmhauptführer Röllecke. Jene Kiste auch da, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Visier. So viele kampfbereite junge Leute. Gefahr durch Schützenfeuer und Schrapnell. Alles Kameraden aus dem Krieg. Alles unsere Männer. Wir hätten den Krieg gewonnen. Stellung halten. 100.000 Stunden schnell in aller Augen. Verwundete zurück. In die falschen Hände gerät. Na dann, gute Nacht, Gott. Leichter Wind. Von Nord nach Osten. Auf die Kameraden. Auf Deutschland. Auf Deutschland. Gleichen Schritt und Tritt. Gleichen Schritt und Tritt. Gleichen Schritt und Tritt. Kamerad Röllecke. Kennen wir uns? Wir haben uns bei Bruno Wolter auf der Feier kennengelernt. Mit Generalmajor Segers. Richtig. Was gibt es? Ja, was gibt es eigentlich? Kamerad Bruno schickt mich mit einer Nachricht. Wie komme ich an dich ran? Warum kommt er nicht selbst? Er steht unter Beobachtung. Die Politische sollte sich lieber mal um die Rotfront kümmern. Da haben Sie recht, Kamerad. Legen Sie los, ich habe gleich Versammlung. Der Gauleiter spricht. Gerion Rath meldet sich zum Einsatz. Es geht um das Luisenufer. Was soll da weiter geschehen? Ärgerliche Sache. Ich habe gleich gesagt, wir sollen einen Deutschen nehmen. Aber Bruno wollte ja unbedingt diesen Russen. Dafür ist jetzt auch nur ein Russe tot und kein Deutscher. Du Drecksack. Gute Rechnung. Aber die Polizei untersucht den Mord. Wird sich zerlaufen. Könnte Schäffner zum Problem werden? Der Scharführer ist ein verlässlicher Mann. Wenn Sie es sagen. Auf die SA ist Verlass, anders als auf euch. Wo bleiben denn die Waffen, die Bruno versprochen hat? Meine Leute werden ungeduldig. Die paar Karabiner, die ihr der Rotfront abgeluchst habt, waren der reine Schrott. Mehr war nicht drin. Richten Sie Leutnant Wolter aus, dass die Kameradschaft der nationalgesinnten Kräfte auf eine harte Probe gestellt wird, wenn er nicht bald liefert. Er wird liefern. Leutnant Wolter steht zu seinem Wort. 57 Stunden ohne Schlaf. dir hier? Was für eine Überraschung. Schon Feierabend? Ich habe gehört, in der Mordkommission gibt es gerade viel zu tun. Und wie? Gestern ein toter Russe, heute Morgen wieder einer. Dann eben zwei Scheißrussen weniger. Heinrich Röllicke sagt, du hättest große Stücke auf sie gehalten. Fallin und Selenskyj. Du warst bei Röllicke? Und er war in Plauderstimmung. Sieht ihm gar nicht ähnlich. Sie sind mit der Lieferung hinterher, Leutnant Wolter. Das gefällt der SA nicht. Du siehst irgendwie krank aus, Gerion. Kann es sein, dass deine Augen flackern? Du musst aufpassen, dass du bei der ganzen Arbeit nicht vor die Hunde gehst. Mach dir keine Sorgen um mich. Du solltest vielleicht mal Urlaub nehmen. Nicht, solange hier noch ein Mörder frei herumläuft. Ich dachte, Fallin und Selenskyj waren die Mörder. Die sind jetzt tot. Der Fall kann zu den Akten. Zu viele offene Fragen. Zum Beispiel? Warum haben sie Kadakovs Leiche ausgegraben und ins Grab von Stefan Jennecke geworfen? Vielleicht wollten sie die Berliner Polizei vorführen und ihren neuen Helden aus Köln. Der ist doch dadurch zur Witzfigur geworden. Eine Menge Aufwand. Für ein seltsames Ziel. Kommt mir sehr persönlich vor. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin Sittenbulle, kein Mordermittler. Aber der Held aus Köln lässt einfach nicht locker. Möchte unbedingt einen Kriminalbeamten des Mordes an einem Kollegen überführen. Sagen wir lieber, die Witzfigur aus Köln weiß nicht, wann Schluss ist. Ich kann beweisen, dass du mit den Russen unter einer Decke steckst. Und mit Röllicke und Wilczek. Du bist am Ende. Ich am Ende? Hast du mal in den Spiegel geschaut, Witzfigur? Meinst du, das Gericht glaubt einem koksenden Bullen, der eine absurde Theorie nach der anderen raushaut? Und der Josef Wilczek erschossen und in einem Betonfundament verscharrt hat, was ein zufällig aufgetauchter Zeuge bestätigen kann? Du hast Jennecke mit der Lignose erschossen, die wir zusammen Krajewski abgenommen haben. Welche Lignose? Die, die ich hab. Gratulation, dann geh doch zu den Kollegen und sag, diese Waffe habe ich zwar, aber wer anders hat damit geschossen? Du bist ein Drecksschwein, Bruno Wolter. Weißt du überhaupt noch, warum du Polizist geworden bist? Jetzt mimt die Witzfigur wieder den Heiligen. Warum bist du denn Polizist geworden? Weil dein Papa es dir gesagt hat? Ich bin Polizist, damit Dreckschweine wie du nicht davonkommen. Du willst nichts als Karriere machen. Geh zu Dörrzwiebel, präsentier ihm die Russen als Mörder. Erzähl du mir nicht, was ich machen soll. Ende der Sprechstunde, Herr Rath. Ich würde sagen, Sie gehen jetzt mal nach Hause. Versuchen zu schlafen, statt zu koksen. Und fragen sich mal, wer die Tatwaffe und Jennekes Notizbuch in seinem Besitz hat. Und welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Ich muss mich um meine Rose kümmern. Emmy kommt gleich nach Hause. Dann gibt es Abendbrot. Hier ist Besuch für dich. Wer denn? Einer aus dem Präsidium. Kommissar Rath, was wollen Sie denn hier? Ich habe keine Lust mehr auf Spielchen. Wer spielt denn hier Spielchen? Ich bin dann mal in meinem Zimmer. Wenn ich was für euch tun kann, sagt ihr Bescheid. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Ich muss mit dir reden. Wie kommst du darauf, dass ich dir zuhöre? Du bist der einzige Mensch in der Stadt, dem ich vertraue. Ich stecke so tief in der Scheiße wie noch nie. Und ich lasse mich da von dir nicht mit reinziehen. Bitte. Bitte gib mir eine Chance. Ich erzähle dir alles. Und dann kannst du als Juristin ein Urteil fällen. Komm mir nicht so. Lass mich wenigstens anfangen. Du kannst mich jederzeit rausschmeißen. Du siehst beschissen aus. Ich hab Koks genommen. Scheint ja vielleicht doch eine interessante Geschichte zu werden. Wer war dieser Kadakov? Ein russischer Schriftsteller. Wollte mit dem Gold Waffen kaufen für eine Revolution gegen Stalin. Und die Leiche im Landwehrkanal? Ein Bote mit verschlüsselten Informationen zum Transportweg des Goldes. Wem gehört das Gold? Einer russischen industriellen Familie. Warum hast du das verschwiegen? Ich weiß es selbst nicht. Es hat sich nicht ergeben. Und warum hast du mich ausgehorcht? Das habe ich nicht. Ich habe Informationen abgeglichen. Jetzt wird's richtig armselig. Du bist ein Waschlappen. Schade, Gerion Rath. Was soll ich machen? Das fragst du mich? Ja. Sag die Wahrheit. Geh los und erzähl allen, was für einen Mist du gebaut hast. Aber komm nicht mehr hierher. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Polizeipräsidenten. Ja, die können Sie mir geben. Eine persönliche Nachricht. Der Polizeipräsident steht kurz vor der Abreise. Sagen Sie ihm, Gerion Rath möchte ihn sprechen. Ich habe strikten Befehl, niemanden vorzulassen. Sehen Sie, da fährt er schon. Halten Sie das Auto an. Ich muss Herrn Zirkiebel sprechen. Stehen bleiben! Weg vom Wagen! Herr Zirkiebel! Herr Zirkiebel, mein Vater schickt mich! Stehen bleiben oder ich schieße! Nehmen Sie die Waffe runter. Das ist ein Missverständnis. Hände hoch, Freundchen. Hände runter. Herr Rath, was machen Sie denn hier draußen? Entschuldigen Sie. Ich teste gerade unfreiwillig die Reaktionsschnelligkeit Ihrer Wache. Mein Vater schickt mich? Haben Sie das wirklich gerade gerufen? Nehmen Sie endlich die Waffe runter, Wachtmeister. Können Sie keinen Kommissar von einem Attentäter unterscheiden? Sein Dienstausweis sieht total ramponiert aus. Weil der Mann ihn immer fleißig zeigt. Also, was gibt's? Ich habe alles zusammen. Kardakov, das Gold der Sorokins. Und einer der Täter sitzt im Polizeiapparat. Ach, wirklich? Ich kann ihm alles erklären. Aber es muss sofort sein. Haben Sie genug Geld in der Tasche? Warum? Steigen Sie ein. Ich bin auf dem Weg zum Parteitag in Magdeburg. Sie erzählen mir unterwegs alles und fahren dann mit dem Zug zurück. Gut. Also rein mit Ihnen. Bei aller Eile. Hätte das nicht Zeit bis Montag gehabt? Sagen wir so. Eine gute Freundin hat mir geraten, sofort zu Ihnen zu gehen. Kenne ich die Dame? Nennen wir sie die Stimme der Vernunft. Ja, Sittenpolizei Berlin? Ich hätte ja an den Kommissar Rath gesprochen. Der arbeitet hier nicht mehr. Na, den Kommissar Wolter. Krajewski, bist du das? Gut erkannt. Ich muss Ihnen was erzählen. U-Bahn auf Hermannplatz um 5. Um 5? Das ist eine richtige Scheiße, sowas. Genau. Aber das hat er davon, dass er dir einen Polizistenmord in die Schuhe schieben will. Mir meine eigene Knarre unterschieben. Darauf muss erstmal einer kommen. Du glaubst nicht, wie einfallsreich Polizisten sein können. Sind Sie zu Brunos persönlichem Adjutanten avanciert, Herr Rath? Der Leutnant hat eine wichtige Nachricht für Sie, Herr Sturmhauptführer. Lassen Sie mich raten, Sie können endlich die Waffen liefern. Woher wissen Sie das? Die SA hat ihre Ohren überall. Wann kann die Lieferung übernommen werden? Morgen Abend, 8 Uhr. Ostbahnhof, Güterverladung. Zum Abtransport sollten Sie bitte ein paar Leute in Uniform schicken und einen geschlossenen Lastwagen. Dass ich eine solche Menge nicht im Kinderwagen wegschieben kann, versteht sich von selbst. Es handelt sich doch um die vereinbarte Menge. Natürlich. Das war nicht irgendeine Braut. Das war die Frau fürs Leben, Herr Kommissar. Und jetzt hat sie der Typ von der Birolina. Und deswegen erzähle ich Ihnen das alles. Der ist sowas wie die linke Hand von Malo. Solange er nicht die rechte ist. Der ist doch dieser Chinese. Liang oder wie der heißt. Du kennst dich wirklich gut aus. Da läuft doch gerade ein Riesending. Was denn? Der irgendwas mit dem Zug, der morgen ankommt. Was ist mit dem Zug? Irgendwas mit dem Zug, da weiß ich nicht. Wirklich nicht. Nur der hier irgendwo zwischengeparkt ist und morgen ausgeladen wird. Wo kommt der an? Bei den Hütergleisen am Ostbahnhof. Danke, Krajewski. Dann mach mal morgen Abend einen weiten Bogen um den Ostbahnhof. Ich hoffe, der Parteitag läuft zu Ihrer Zufriedenheit, Herr Polizeipräsident. Das hängt ganz davon ab, wie es bei Ihnen läuft, Herr Kommissar. Morgen Abend wird es sich entscheiden. Wenn er wirklich kommt, dann können Sie ihn übermorgen in die Wüste schicken, das verspreche ich Ihnen. Und weitere Verhaftungen sind nicht ausgeschlossen. Ich bräuchte ein paar Leute. Gut. Ich habe mit Wündisch gesprochen. Der ist im Moment so klein, der passt mit Hut unter den Teppich. Die Abteilung Innere Angelegenheiten gibt Ihnen alle Leute, die Sie brauchen. Reich wie an Wasser deine Flut, ist Deutschland ja an Heldenblut. Ha! Und noch reicher an Verrätern und an Mördern. Seht ihr's nicht? Oder wollt ihr es nicht fassen, dass sie die Freiheit hassen? Diese Männer führen Krieg, still und heimlich gegen unsere Republik. Rat, hör zu, denn es dauert nicht mehr lang. Dann hörst du ihren Wolfsgesang. Und Nacht wird's überall. Und Nacht wird's überall. Entschuldigen Sie bitte diesen Hinterhof-Charme, Herr Wündisch. Das ist natürlich kein Ort, um den Chef der politischen Polizei Berlins zu empfangen. Der Zweck heiligt die Mittel. Herrn Rath ist diese Umgebung vertrauter. Herr Rath hatte mir von Ihrer Kontaktaufnahme berichtet. Dies wird eine einmalige Zusammenarbeit bleiben, Herr Marlow. Das sollten Sie nicht so kategorisch festlegen, Herr Wündisch. Es ist sicher im Interesse aller, dass die liberalen Kräfte unseres Landes zusammenhalten. Ja, lassen Sie es gut sein, Herr Marlow. Aber Herr Rath stimmt mit mir überein, nicht wahr? Für heute. Dann lassen Sie uns das heute gemeinsam genießen. Kriminalpolizei! Ich würde gerne Herrn Marlow sprechen. Worum geht es? Wir wollen uns hier ein bisschen umschauen. Ich glaube kaum, dass Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Weil ihr sonst einen Tipp bekommen hättet? Ich muss Sie bitten, das Gelände wieder zu verlassen. Kalter Stahl an heißer Stirn öffnet mehr Türen als so manches Papier. Sie sind dabei, Hausfriedensbruch zu begehen. Holt Marlow her. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn Wolter zu Diensten? Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie heute Abend einen Güterzug erwarten. Sieht doch ganz so aus, als würde ich ja meine Zeit wohl kaum auf einem Güterbahnhof verbringen. Weiß der Polizeipräsident eigentlich, was Sie hier treiben? Ich glaube nicht, dass Sie der Typ sind, der sich beim Polizeipräsidenten beschwert. Warten Sie es ab. Erstmal warten wir auf Ihren Zug. Ich bin sehr gespannt, was Sie geliefert bekommen. Ach, und dann? Vielleicht ist es etwas, das ich beschlagnahmen lassen sollte. Glauben Sie mir, die Ladung dieses Zuges können Sie ja gar nicht wegschaffen. Ich habe mehr Leute, als Sie denken. Das freut mich für Sie. Moment mal. Wer ist das? Heilhändler, die Herren! Pünktlich auf die Minute. Und da kommt ja auch unser Zug. Hollicke, was macht ihr hier? Ich habe keine Verstärkung angefordert. Was macht ihr hier? Hat Jägers euch geschickt? Dein Bote hat gesagt, wir sollen kommen. Welcher Bote? Das Geld ist noch im Lastwagen. Die parken dahinter. Welcher Bote? Dein Kollege, Kamerad Rath. Hände hoch, alle Mann, Sie sind umstellt. Von wem denn? Auf den Dächern liegen Scharfschützen, Bruno. Damit kennst du dich doch besonders gut aus. Warum sollten die auf einen Kollegen schießen, der einen Bahnhof untersucht? Gib auf. Wir haben genug gehört und genug Bilder. Neben den Scharfschützen steht der Polizeifotograf. Und? Was heißt das? Dass die Berliner Polizei damit genug Beweise hat, dass einer ihrer Mitarbeiter mit der SA paktiert und illegale Waffengeschäfte macht. Und das ist erst der Anfang. Ich paktiere mit der SA? Wie kommst du denn darauf? Verdammt, der Schuss muss ich versehentlich gelöst haben. Du hast den Sturmhauptführer erschossen. Ich wollte meine Waffe ablegen, dabei muss ich den Abzug gelöst haben. Verräter, fahr zur Hölle! Wer hat dir denn das Schießband? Bruno? Sanitäter! Vorsicht! Das ist Salpetersäure! Um Salpetersäure zu überstehen, müsste man schon aus Gold sein. Tja, Bruno wollte es gerichtet. Ich nehme gern die Löffelerbsen. Sind die gut heute? Na logen, das ist jetzt für eine Frage. Danke. Hallo, Frau Ritter. Ich wollte mich vorstellen, Rath mein Name. Aha. Ich kenne mich noch nicht so aus in der großen Stadt hier und da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir bei meinem Neuanfang vielleicht behilflich sein könnten. Ein Neuanfang. Das kommt ein bisschen darauf an, wie Sie sich anstellen. Ja, sicher. Ich habe Ihnen hier was mitgebracht. Kleine Bestechung. Karten für das Plaza am Wochenende. Claire Waldorf tritt vor 3000 Gästen auf. Das könnte doch vielleicht ein Einstieg sein. Hört sich gut an. Mal sehen, ob sie auch diese Dietrich wieder mitschleppt. Die ist so ein bisschen verhuscht. Aber das wird vielleicht noch. Na gut. Machen wir. Ich muss los. Sag, ich liebe dich. Parle mon d'amour, warum sagst du's nicht? Viens à mon secours, viens à mon secours. Die Welt muss sich weiter drehen, doch wir bleiben stehen im kalten Licht. Tolle Aussicht von hier oben. Das größte Kaufhaus Europas. Ich war schon vor der Eröffnung hier oben. einen Verdächtigen verfolgt. So fing alles an. Wie so oft? Der ist hier aufs Baugerüst. Erzähl keine Geschichten. Zumindest keine, die ich nicht bringen darf. Ich hab was anderes für dich. Bitte nicht wieder diese schwarze Reichswehr-Nazi-Polizei-Verschwörung. Darüber schreibe ich nichts. Stattdessen lobt ihr lieber einen Mann in den Himmel, der mehr Dreck am Stecken hatte als ein kaschubischer Schweinehirt. Bruno Wolter war dein Kollege und ist im Dienst gestorben. Ich war dabei. Gib mir eine andere Geschichte. Ich habe sie noch nicht zu Ende erzählt. Ich weiß, wo das Gold geblieben ist. Und wo? Es war die ganze Zeit da. Die Wagen mit der Säure bestanden aus Gold. Sie waren aus einer Goldlegierung gegossen und dann angemalt. Das war die Nachricht, die der Bote überbringen sollte. Wie hast du das herausgefunden? Durch Gräfin Sorokina. Und wie hast du die gefunden? Die hat eher mich gefunden. Sie hatte ja weiterhin Interesse an dem Geschäft und da konnte ich vermitteln. Interessante Frau. Und wo ist das Gold jetzt? Da greift dann wieder meine Schweigepflicht. Ach, na, großartig. Hast du überhaupt irgendwas für mich, das ich bringen kann? Ja. Die Depositenkasse der Deutschen Bank am Reichskanzlerplatz. Aha. Die Nordpiraten werden da ein großes Ding drehen. Größer als die Gebrüder Sass? Nur nicht so erfolgreich. Die Inspektion C wird sie auf frischer Tat ertappen. Ich würde mit einem Fotografen da heute einen Spaziergang machen. So am Nachmittag. Ja, mal sehen. Na, ich muss los. Warte noch. In der Sache mit der Schwarzen Reichswehr habe ich noch was. Hör auf damit. Der SA-Sturmführer namens Röllecke, den Wolter erschossen hat, der hat Buch geführt. Alles aufgeschrieben. Die Vorgeschichte, die Waffenlieferung, die Vergangenheit von Bruno Wolter. Hatte wohl literarische Ambitionen, wo er vorkommt. Wie unser Kommissar Röder. Er schreibt auch schon seinen nächsten Roman, sagt man. Ich erinnere mich nicht an den. Ich habe das Manuskript hier gefunden, als wir Rölliges Haus durchsucht haben. Schau es dir einfach an. Das ist maschinengeschrieben. Könnte von jedem sein. Mach damit, was du willst. Gibst du mir dein Wort, dass du das nicht selbst geschrieben hast, damit ich deine Geschichte von der Verschwörung gegen die Demokratie doch noch bringe? Meinert, du kannst mir vertrauen. Ehrenwort. Der nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 8 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 8. Mit Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Alice Dwyer als Charlie Ritter, Peter Lohmeier als Bruno Wolter, Dennis Moschito als Journalist Weinert, Udo Schenk als Polizeipräsident Sir Giebel, Lars Rudolph als Krajewski. In weiteren Rollen Fabian Busch, Uli Plessmann, Manuel Harder, Matti Krause, Florian Anderer, Peter Sattmann, Rainer Schöne und viele andere. Es spielte das WDR-Funkhausorchester, Komposition Verena Guido. Technische Realisation Bernd Bechtold, Benno Müller vom Hofe, Benjamin Ino und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion von Radio Bremen, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. Dramaturgie Holger Rink und Lina Kokali.